Kundgabe 2889. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.09.1943. Ernsthaftes Prüfen in Unvoreingenommenheit. Unbelehrbar sind die Menschen, die sich wissend glauben, denn sie sind jeder Belehrung unzugänglich. Sie verlangen nicht, was sie zu besitzen glauben, und es kann ihnen daher keine Weisheit vermittelt werden, wenn der Wille und das Verlangen danach ihnen mangelt. Eine strenge Prüfung würde sie stutzig machen. Jedoch es muss diese Prüfung unvoreingenommen stattfinden. Es muss der Mensch bereit sein, anzunehmen oder abzulehnen nach bestem Wissen und Gewissen. Niemals aber darf er nur das suchen wollen, was er ablehnen kann. Und er muss strengste Kritik üben an sich selbst. Sein Wille muss sein, Gott zu dienen, indem er der Wahrheit dienen will, indem er das Irrige ablehnen und die reine Wahrheit erkennen möchte, um wieder nur die reine Wahrheit weiterzugeben. Und zu einer solchen ernsthaften Prüfung ist ein schon vorhandenes Wissen insofern ein Hindernis, als dass es den Menschen zu sehr gefangen hält. Er will es nicht hingeben, so es im Widerspruch steht zu dem, was er prüfen soll. Und es gibt dann nur noch einen Weg, ihn zur Annahme der reinen Wahrheit zu veranlassen, dass er selbst durch Geschehnisse in Zweifel kommt, dass sein bisheriges Wissen ihm keinen Halt mehr gibt, dass er es nicht mehr in Einklang zu bringen vermag mit seinem Denken. Und es sind daher für jene Menschen starke Prüfungen vonnöten, Prüfungen, die seinen Glauben erschüttern und die ihn zweifeln lassen, solange ihm die Wahrheit mangelt. Denn irrige Lehren werden nicht erschöpfend Aufklärung geben können und daher eine Berichtigung erfahren müssen. Und nun erst ist der Mensch geneigt anzuerkennen, was er zuvor abgelehnt hat. Und er ist zu einer unvoreingenommenen Prüfung geeignet. Amen.